Abschnitt 17 von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 3 im Malstrom. Achtes Kapitel. Im Flur erinnerte er sich plötzlich, dass er vorhin einen Spitzel getroffen hatte. Er zündete ein Streichholz an, sah sich überall herum, aber er konnte niemanden entdecken. Vielleicht hatte er sich geirrt, oder, ja, vielleicht fing sich ein Verfolgungswahnsinn an zu entwickeln. Er fühlte kalte Schauer über den Rücken laufen. Das war wohl wieder das Fieber. Er ging und ging, ohne zu wissen, wo er eigentlich hin wollte. Er dachte nach, nach Hause. Wozu? Um Menschen zu sehen, die ihn durch ihre Liebe quälten? Nein, er wollte keine Liebe mehr haben. Das war ihm zuwider. Das konnte er nicht sehen. Alles kam ja nur davon, dass er geliebt wurde. Er hatte das verfluchte kleine Mitleid mit den paar Menschen, die ihn liebten. Sein Herz war eng, seine Interessen waren kleinlich und er war doch zu etwas Großem geboren. Deswegen rächte sich jetzt seine andere, seine große Seele, die einem Czerski in Entzücken die Hand küsst, natürlich nur, um den kleinen Falk zu beschämen. Aber er ließ sich nicht beschämen. Worüber sollte er sich denn eigentlich schämen? Da befiel ihm eine dumpfe, kranke Schwermut. Er blieb stehen und sah nachdenklich zu Boden. Ein neues Leben? Nein, dazu hatte er keine Kraft mehr. Es würde wohl auch nicht besser werden, wie es jetzt ist. Nein, nein, besser, dass es zu Ende ging. Isa, Isa, zwischen ihn und sie stellte sich ihr Vorleben. Der andere, der sie trennte, war ja immer da. Er stöhnte auf. Und wie viel Glück hätte sie ihm geben können. Nein, Unsinn, lächerlich, dass er darin einen Grund suchte. Es ging einfach auseinander. Seine seelische Konstitution war für alle diese Erlebnisse nicht berechnet. Sie war zu fein und zerbröckelte unter all dieser Brutalität. Was wollte er eigentlich noch im Leben? Seine Kunst? Ich war ja ein Künstler. Ich musste schaffen, weil ich eben musste. Und ich schuf. Aber plötzlich, mitten im Schreiben, überkommt mich die Idee. Wozu denn? Ich sehe die Menschen vor mir. Ich sehe die ganze Welt, die ich entstehen lasse. Und ich finde plötzlich das alles so furchtbar lächerlich. Und ich bitte Sie, lieber Czerski, wie kann man dann schaffen? Dazu braucht man ja auch Glauben. Und vielleicht noch einen anderen Glauben. Den Glauben an die Nachwelt. Er lachte laut auf. Oh, er wolle die Nachwelt samt der ganzen Mitwelt dem ersten besten Knecht für sein bisschen tierisches Glück mit Vergnügen schenken. Ja, die ganze Welt. Das Kommende und das Vergangene. Und noch ein Stück dazu. Die Menschheit. Sie glücklich zu machen. Aber dann muss man sie ja auch gleichzeitig wissend machen. Warum denn nicht lieber den Menschen zum Tier zurückkehren lassen? Der wissende Mensch kann nicht glücklich werden. Eine prachtvolle Replik. Das sollte Czerski geantwortet haben. Wieder blieb er stehen. Was sagt er doch? Er habe an Stefan geschrieben. Ein lähmender Schreck fuhr ihm durch die Glieder. An Stefan geschrieben. Er hatte es anfangs nicht verstanden. Er hörte nur die Worte. Er fühlte jetzt eine unerhörte Lust, zu Czerski zu gehen und ihn mit seinen Fäusten zu zertrümmern, ihm den Hals umzudrehen. Aber im nächsten Moment hatte er seine Wut vergessen. Nur ein Gefühl von zitternder Angst peitschte ihm das Blut in das Herz zurück. Er atmete schwer und wurde sehr schwach. Er ging weiter. Aber es lastete etwas schwer auf seiner Brust, als wäre eine Welt auf ihn heruntergefallen. So konnte es, weiß Gott, nicht weitergehen. Das würde ihn ganz und gar zerstören. Und er musste leben, er musste um Isa willen glücklich werden. Eine sonderbare Energie ergoss sich in sein Hirn. Er fing an, mit großen Schritten zu gehen und dachte an ihre Herrlichkeit. Ja, sonnenhafte Herrlichkeit. Oh, hätte er Millionen Jahre gelebt, wären sie doch in die Sekunde zusammengeschrumpft, in der er ihr zum ersten Mal in die Augen sah. So wäre er über die ganze Welt gebreitet. So hätte er sich doch in diesen einen Blick verkrochen, den einen langen Blick ihrer Liebe. Ha, ha, das war sehr schön gedacht, sehr schön. Er schrak auf. Das ekelhafte Bild stieg wieder in ihm auf, sie in einer fremden Umarmung. Er kroch ängstlich zusammen. Nur das nicht. Nein, nein. Er ertappte sich dabei, dass er eine Gassenmelodie zu pfeifen begann. Er musste ruhig werden, ja, ganz ruhig, richtig. Eine Zigarette, natürlich, natürlich, er blieb stehen. Wie spät konnte es wohl jetzt sein? Nun, noch nicht 22:30. Ja, dann, er zündete sich bedächtig die Zigarette an. Dann könnte ich vielleicht zu Olga gehen. Bisschen schwatzen über Menschheit, über Ideale. Sie ist so gut und ich brauche so viel Güte. Plötzlich setzte sich in seinem Gehirn eine seltsame Idee fest. Er fühlte sich von Detektiven umgeben. Vielleicht schon im nächsten Moment würde er arretiert werden. Seine Angst wuchs schäumend. Er war so benommen von ihr, dass er nicht denken konnte. Er wurde plötzlich so sicher. Die Gewissheit, dass er im nächsten Augenblick verhaftet werde, brachte ihn zur Verzweiflung. Er sah sich vorsichtig nach allen Seiten um. Es war dunkel auf der Straße, er konnte nicht gut sehen. Da plötzlich, nicht weit von ihm, stand ein Mann. Falk zitterte, fasste sich aber sofort und fing zu überlegen an. Selbstverständlich war es ein Detektiv. Wie sollte er ihn nur loswerden? Er drehte sich um, ging an ihm vorbei und sah ihn scharf in die Augen. Der andere schien Falk nicht zu bemerken und ging weiter. Falk lachte höhnisch, dieser lächerliche Kniff natürlich nur, um mich in Sicherheit einzuwiegen und plötzlich im entscheidenden Moment aufzutauchen. Was sollte er nur machen? Sich in eine Droschke setzen? Aber was würde das helfen? Er trat in ein Restaurant, bestellte Bier und nahm eine Zeitung vor. Unmittelbar nach ihm trat ein Mann ein, setzte sich ihm gegenüber und beobachtete ihn, wie es Falk vorkam, mit einer sonderbaren Frechheit. Falk sah ein paar Mal von seiner Zeitung weg, aber jedes Mal begegneten sich ihre Augen. Es war unausstehlich. Eine wilde Verzweiflung bemächtigte sich seiner. Er warf die Zeitung weg, setzte sich breit hin und fing an, den Fremden höhnisch zu mustern. Plötzlich blieb sein Herz stehen. Der Fremde erhob sich und ging auf ihn zu. Falk sprang auf. Aber der Mensch sieht ja gar nicht aus wie ein Spitzel. Er ist ja ganz ängstlich und demütig, fuhr es ihm durch den Kopf. Ich habe die Ehre, mit Herrn Falk zu sprechen. Wollen Sie mich verhaften? Dann nicht hier, kommen Sie auf die Straße. Falk zitterte und stützte sich auf den Tisch. Der Fremde sah ihn erstaunt an. Ihre Augen begegneten sich in einem langen, fragenden Blick. »Ich habe Sie nicht verstanden«, sagte der Fremde endlich. Falk kam zur Besinnung und rieb sich die Stirn. »Verfolgen Sie mich?« »Nein, ich traf Sie zufällig, ganz zufällig. Ich wohne hier in der Nähe. Ich habe Sie allerdings gesucht. Ich wollte mit Ihnen sprechen.« »Lobt der Mann? Wollte er Ihnen eine Falle locken?« »Sie haben also keinen direkten Verhaftungsbefehl.« »Nun, wenn Sie mit mir sprechen wollen, so kommen Sie zu mir.« Falk lachte höhnisch. »Für derartige Unterredungen bin ich jetzt nicht aufgelegt, nicht wahr? Sie möchten etwas über meine Beteiligung an dem Streik erfahren? Kommen Sie zu mir, dann werden wir darüber sprechen.« Falk musste sich setzen. Sein Herz schlug so heftig. Sein Kopf war zum Zersprengen voll von Blut. Der Fremde sah ihn mit wachsendem Erstaunen an. Falk aber stand auf, bezahlte und ging. Auf der Straße atmete er auf. Die ganze Szene kam ihm plötzlich in seinen Gedanken ein paar Jahre entfernt vor. Es war ihm, als hätte er eine Gefahr überstanden. Ha, ha, das war seltsam, aber alles im Leben ist seltsam. Was ist nicht seltsam, fragte er mit einem kranken Lächeln. Er fühlte seine Gesichtsmuskeln sich verzerren. Was ist nicht seltsam? Die Angst, die der Mann vor mir hatte. Natürlich war es kein Spitzel, durchaus kein Spitzel. Vielleicht ein Mensch, den ich irgendwo einmal in der Gesellschaft gesehen, mit dem ich sogar Dudesbruderschaft getrunken habe. Vielleicht habe ich ihm gesagt, dass er der prachtvollste Mensch auf der Erde sei. Vielleicht habe ich ihm gesagt, dass er mein einziger Freund sei, der erste Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe. Falk lachte. Lange. Fast verkrampft. Wem habe ich das nicht gesagt? Ist ein einziger Mensch da, dem ich das nicht gesagt habe? Jetzt wird der Kerl in der ganzen Stadt herumlaufen und erzählen, dass er den Falk in einem ganz verwahrlosten Zustand getroffen habe. Falk sei ganz verwirrt gewesen und habe irre Redensarten geführt. Er erinnerte sich plötzlich, dass er zu Olga gehen wollte. Er war ganz in der Nähe. Neuntes Kapitel. Olga war sehr verwundert, als Falk eintrat. Ja, siehst du, liebe Olga, was zum Teufel hat dich verleitet, über einer Restauration zu wohnen? Man kann ja zu jeder Tages- und Nachtzeit zu dir kommen, ohne die Hilfe eines Nachtwächters zu beanspruchen. Und unten können die Detektive ihr Lager aufschlagen. Haha, ich habe ein wenig Verfolgungswahnsinn. Plötzlich glaube ich, in jedem Menschen einen Polizeiagenten zu sehen. Er lachte nervös. Ich glaube sogar, dass ich irgendeinen Menschen, der mich fragte, ob er die Ehre habe, mit Falk zu sprechen. Denk nur, die große Ehre, mit Falk zu sprechen. Er stutzte plötzlich. Du, Olga, ich bin wohl wirklich krank. Denk nur, ich habe den Menschen gefragt, ob er mich verhaften wolle. Olga lachte auf, sah dann aber beunruhigt Falk an. Du bist wirklich krank. Mach dir wieder deine Brust zu schaffen. Falk dachte tief nach. Ich war nämlich bei Czerski, sagte er plötzlich und sah sie an. Was? Du, bei Czerski? Das wundert dich. Das war aber deine Schuld. Hast du vielleicht nicht geglaubt, dass ich das Geld schicke, um ihn loszuwerden? Und wenn du das glaubtest, so musste erst recht er daran glauben. Und so bin ich zu ihm gegangen, um zu bitten, dass er sofort zu Isa gehe, um mich von der Lüge zu befreien. Wir gingen übrigens als Freunde auseinander. Die ganze Zeit haben wir sehr schön über den Übermenschen philosophiert. Und da habe ich herausgefunden, dass du und er die einzigen Übermenschen seid. Vielleicht gibt es noch einige andere, ein paar Mediziner mit Grundsätzen. Bist du gekommen, um mich zu verhöhnen? Sie sah ihn traurig an. Übrigens habe ich nicht eine Sekunde daran geglaubt, dass du das Geld aus Feigheit schicken könntest. Und ich danke dir auch für die Ehre, dass du mich für einen Übermenschen hältst. Ich brauche es nicht. Ich will nur Mensch, einfach Mensch bleiben. Wunderbare Antwort, prachtvolle Antwort. Nein, wirklich im Ernste. Das hätte ich auch werden sollen. Ich habe nicht gesagt werden, sondern bleiben. Er sah sie ernst an. Ja, du und Czerski. Aber ich müsste erst Mensch werden, um Mensch zu bleiben. Olga sah ihn fast zornig an. Ich finde deine Selbstanklagen und deine krankhafte Lust, dich zu demütigen und zu verleumden, ganz unausstehlich. Es kommt mir beinahe vor, als wäre dir die Liebe, die man dir entgegenbringt, widerlich, und als wolltest du sie auf diesem Wege zerstören. Ja, das will ich, schrie er plötzlich rasend auf. Das will ich. Ihr hindert mich daran, das zu sein, was ich bin. Ein Schurke, ein Halunke. Nein, zum Donnerwetter, kein Schurke. Lächerlich. Ihr hindert mich daran, böse zu sein. Ja, groß im Bösen zu sein, zu schaffen durch das Böse. Ich verachte eure schaffende Güte, weil sie doch immer den Weg ins Böse nimmt. Ja, jetzt fühle ich erst, wie verächtlich eure Güte, eure Liebe ist. Und ich, dummer Esel, ich laufe bei euch allen umher und flehe euch um Verzeihung an. Warum? Er fiel erschöpft hin und starrte Olga an. Warum siehst du mich so erschrocken an? Ich bin wütend auf mich selbst, weil ich bei Czerski zu viel geschwätzt habe. Ich habe mich vor diesen Menschen gebeugt, aber es kam nur so im Fieber. Wenn ich nur erst gesund werde, ich habe einen höllischen Plan ausgedacht. Du sollst sehen, der ganze Plan ist bis in das feinste Detail ausgedacht und ausgearbeitet. Ich schwöre dir, dass ich den ganzen Bergwerk verbannt. Es ist eine Gesellschaft von 20 Millionen in spätestens 10 Monaten ruinieren werde. Er fuhr plötzlich triumphierend auf. Das werde ich mit Czerski zusammen machen. Wir sind jetzt Freunde. Er ist der einzige Mensch, mit dem zusammen ich es machen kann. Er hat grässlich gelitten. Ich untersuchte, ob er nicht weiße Haare bekommen hatte. Das bekommt man nämlich, wenn man zu viel leidet. Aber weißt du, Olga, geh herunter und hol eine Flasche Cognac. Ich bin ein wenig krank. Geh, hier hast du Geld. Ich will mit dir sehr lange sprechen. Ich will ein neues Leben beginnen. Ich werde Czerski folgen. Czerski ist ein Christus. Er ist der reinste Mensch. Ja, er und du. Falk fiel ins Sofa hin und grübelte. Olga holte den Cognac. Er trank ein Glas voll. Sonderbar, wie das hilft. Es ist wirklich keine Einbildung, aber auf meinen Organismus wirkt Cognac ungemein stimulierend. Ich werde wohl gar nicht sterben können, denn ich überwinde jede Krankheit mit Cognac. Er schwieg und vertiefte sich in Gedanken. Du, Olga, du hast dich wohl meinetwegen sehr gequält, fragte er plötzlich. Sie antwortete nicht. »Es ist schlecht von mir, dass ich dich in meiner Nähe behalte, aber ich kann deine Liebe nicht entbehren. Es kommt mir vor, als würde ich in deiner Gegenwart ein neuer Mensch.« »Und doch suchst du, diese Liebe zu zerstören?« »Nein, nein, du irrst dich«, sagte er. »Ich bekomme nur eine solche Angst, dass ich sie verlieren könnte. Und dann werde ich so verzweifelt.« »Ja, wirklich verzweifelt«, fügte er langsam hinzu. Sie schwiegen lange. Er erhob sich in plötzlicher Unruhe und ging auf und ab. »Sag mal, Olga, hast du jemals das Gefühl gehabt, dass die Welt zugrunde gehe?« »Ich habe nämlich jetzt plötzlich das Gefühl. Es ist nicht das erste Mal. Es kommt oft und immer öfter. Ja, seit einem Jahre vielleicht. Es ist möglich, dass es nur eine lächerliche Suggestion ist, von irgendwoher. Ich habe zu viel Elend gesehen in der letzten Zeit. Das kann man nämlich wirklich durch Suggestion bekommen, meine ich. Es liegt in der Umgebung, in der Luft. Man liest es ab auf irgendeinem Gesicht. Als ich noch Student war, kamen mehrere von uns öfter zusammen. Wir waren wohl 6 Menschen. Es waren scheußliche Ausschweifungen. Wir tranken auch sehr viel. Da plötzlich bekam ein Mensch mitten im Trinken furchtbare Krämpfe. Nun denkt ihr, war da ein Kerl, ein Jurist, stark wie eine Fichte im Urwald. Aber er sieht den da sich in Krämpfen winden. Er bekommt einen wahnsinnigen Schreck und fällt selbst in Krämpfe. Ein Dritter fängt an, in Todesagonie zu schreien. Nicht wie ein Mensch, nein, es waren grässliche, tierische Schreie, die die Nerven aus dem Leibe rissen. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn nicht die Leute aus dem ganzen Hause zusammengelaufen wären. Falk trocknete sich den Schweiß von der Stirne und wurde blass wie ein Toter. Hör, Olga, dir muss ich das erzählen. Es quält mich und ich habe keinen Menschen, dem ich das sagen könnte. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich dir das erzählen soll. Er sah sie schweigend an. Sie fasste seine Hand. Er schien grässlich zu leiden. Ja, sag es mir. Vielleicht wird es dich erleichtern. Falk sah zu Boden. Ich habe nämlich ein Kind getötet. Was? Fuhr Olga auf. Ja, ein Mädchen von 16 Jahren. Ich habe sie nicht direkt getötet, aber... Er sah Olga starr in die Augen. Eine lange Pause. Sag, sag alles, Olga raffte sich auf. Wirst du mich nicht verachten? Nein, sagte sie hart. Eine ganze Woche habe ich an der Zerstörung dieser weißen, reinen Seele gearbeitet. Und du warst verheiratet? Ja. Er schwieg und sah sie wieder starr an. Der Schweiß trat ihm wieder auf die Stirn und seine Lippen bebten. Es war ein Gewitter. Sie war allein zu Hause und da hat sie sich mir gegeben. Ich weiß da nicht mehr viel. Ich weiß nur, dass ich in unsagbarer Qual nach Hause ging, dass Blitze um mich her einschlugen. Ich erinnere mich an eine Weide, die plötzlich in Flammen stand und auseinanderfiel. Dann war ich krank und lag lange Zeit besinnungslos. Dann hast du es wohl im Fieber gemacht? Nein, ich bekam das Fieber nachher. Und sie? Sie hat sich tags darauf ertränkt, als ich ihr sagte, dass ich verheiratet sei. Es entstand eine lange, peinliche Pause. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Ich erinnere mich, dass ich ein ganzes Jahr nach ihrem Tode sehr wenig daran gedacht habe. Aber plötzlich, als ich vor einem Jahre von Paris hierher kam, traf ich ihren Vater auf der Straße. Er fuhr wahrscheinlich mit seiner kranken Frau ins Bad. Damals waren sie nämlich auch im Bad. Und da habe ich die kleine Marit verführt. Falk bekam einen Anfall von quälender Angst. Sein Atem stockte und das Fieber fing wieder an, in ihm zu rasen. Er sprach schnell und leise. Ich traf ihn plötzlich auf der Straße. Da bekam ich einen Ruck, als wäre ich vom Blitz getroffen. Ich blieb wie angenagelt stehen. Ich hätte mich nicht rühren können, wenn auch der Himmel über mich einstürzen sollte. Er lachte heiser auf. Ja, natürlich, dann erst recht nicht. Aber ich sah den alten Mann. Er starrte mich an, als wollte er mich mit dem Blick töten. Ich wollte wegsehen, aber ich konnte nicht. Ganz weiß war er geworden. Falk atmete schwer. Dann hörte ich ihn laut schreien, Mörder! Und in dieser Sekunde habe ich verstanden, dass ich ein scheußliches Verbrechen begangen habe. In demselben Moment trat er auf mich zu. Ich sehe seine Hand sich ausstrecken. Zur rechten Zeit fing ich sie auf und stieß ihn mit der Faust so heftig zurück, dass er taumelte und fiel. Seit dieser Zeit ist es gekommen. Falk sprach fast unhörbar. Olga wurde von einem unheimlichen Gefühl ergriffen. Fast unbewusst packte sie seine beiden Hände, hielt sie fest, drückte und schüttelte sie und sah ihn mit wachsender Angst an. Warum musst du so unglücklich sein? Falk überkam plötzlich ein Gefühl, dass er sich diesem Weibe zu Füßen stürzen müsse. Es zwang ihn etwas nieder mit aller Macht. Er fasste sich mit großer Mühe. Du, stammelte er. Aber plötzlich zog er seine Hände weg und lachte mit einem kurzen, heiseren Pfiff. Sieh mich nicht so an, tu es nicht. Das berührt mich so unheimlich. Er wurde von einem Taumel erfasst. Er sprach schnell und lachte beständig. Es gibt nämlich hier in der Stadt ganz sonderbare Stellen, wo man plötzlich temporäre Wahnsinnsanfälle bekommen kann. Ja, dann an einer solchen Stelle, ich glaube, es war im afrikanischen Keller, saß ich mit einem Freund, den ich bis zur Verrücktheit liebte. Auch ein Übermensch. Er hat hier einem Maler die Frau entführt und ist mit ihr durchgegangen. Seitdem ist er verschwunden. Ich hasse ihn, schrie er plötzlich auf. Ich darf gar nicht mit ihm zusammen sein. Er hasst mich auch. Jetzt, ja. Wir saßen damals ganz still und tranken, aber plötzlich begegneten sich unsere Augen ganz zufällig. Ja, zufällig. Und sie blieben aneinander kleben. Ich wollte sie losreißen, aber es war unmöglich. Unsere Augen waren ineinander verwachsen. Und da fängt er plötzlich an zu schreien, in einem so tierischen Angstgefühl, dass mir der kalte Schweiß über den ganzen Körper rann. Es ist etwas in der Seele, das nicht berührt werden darf. Sonst geht der Mensch auseinander. Siehst du, der Alte hat es in meiner Seele aufgerissen und seitdem blutet es unaufhörlich. Der verfluchte Alte, dass ihn der Teufel hole. Das ist etwas, was jenseits vom Gehirne liegt. Ganz, ganz jenseits. Der größte, der heiligste Verbrecher auf der Erde, Napoleon. Ja, Napoleon, dieser große, heilige Verbrecher bekam Krämpfe, als er den Herzog von Anguien töten ließ. Ich habe illustre Vorbilder. Das habe ich sehr lang und breit Czerski erklärt. Hast du jemals davon gehört, dass die Römer so ein heiliges Bacchusherz bei den Saturnalien herumtragen ließen? Wer es zu sehen bekam, der musste sterben. Die Alten wussten es. Die wussten es sehr gut. Und sie wussten viel mehr, als in eurem kommunistischen Manifeste steht. Plötzlich sah er Olga ihn mit unaussprechlicher Angst anstarren. Er wurde augenblicklich ruhig. Dann lächelte er verlegen. Ja, du hast wohl ein wenig Angst vor mir. Er setzte sich hin. Hast du vielleicht etwas zu essen? Ich habe heute noch nichts gegessen. Sie schaffte ihm Brot und Butter. Er rührte es aber nicht an. Er schien ganz in einem tiefen Brüten aufzugehen. Ein namenloses Mitleid erfasste Olga mit dem Manne, den sie so grenzenlos mit ihrer starken Seele liebte. Sein Fieber teilte sich ihr mit. Ein wilder Taumel fing an, in ihrer Seele zu wirbeln. Es war, als wäre etwas in ihr aufgesprungen und die heiße Glut quölle unaufhaltsam heraus. Sie fühlte ihren ganzen Leib sich aufbäumen und in heißem Schauer aufzucken. Sie wurde von Sinnen. Eine rasende Wut packte sie, ein Verlangen riss an ihr nach diesem Mann. Sie fühlte, dass sie nun aufschreien müsse. Hier, nimm mich doch, nimm! Aber in demselben Nu erblickte sie Falks Augen, die mit einem seltsamen Ausdruck sie anstarrten. Olga, ich quäle dich, ich werde gehen. Sie zuckte heftig auf. Der Mann schien jeden Gedanken in ihrer Seele zu lesen. Sie wurde so verwirrt, dass sie ihn nur sprachlos anstarrte. Aber Falk schien sie schon wieder zu vergessen. Er verfiel in sein früheres Brüten. Plötzlich lachte er mit einem seltsamen Lachen auf. Ich habe nämlich auch einen Freund in den Tod getrieben. Er war der Verlobte meiner Frau, aber sein Tod berührte mich nicht im Mindesten. Er ist mir so gleichgültig wie einer Kuh die medizeische Venus. Das kommt wohl aber daher, dass sein Tod notwendig war und einen Zweck hatte. Übrigens könnte ich ihn, wenn er wieder auflebte, zum zweiten Male töten. Olga, du glaubst nicht, wie krankhaft spröde meine seelische Konstitution ist. Isa hatte mich lange Zeit zusammengehalten. Ich hatte nämlich ein Gefühl der Liebe zu ihr, so unerhört stark, dass meine ganze Seele davon erfüllt wurde. Aber da bekam plötzlich diese wunderbare Synthese einen Riss, einen tiefen Riss durch ganz sonderbare und ekelhafte Empfindungen. Nun ja, hast du vielleicht nicht auch solche kleinen Würmer in deinem Herzen? Ich habe irgendwo gelesen, wie ein Kerl sagt, wenn er vor dem allmächtigen Richter erscheine, dann werde der ganz erstaunt sein über den Umfang der Leiden, die sein edles Herz beherberge. Prachtvoll gesagt, prachtvoll. Er schwieg. Olga stützte den Kopf in beide Hände und sah ihn stumm an. Hast du vielleicht Tee? Da sah er große Tränen in ihren Augen. Er sah sie still und unaufhaltsam über ihre Backen rennen. Es sah furchtbar aus. Das Gesicht war wie erstarrt im Schmerze. Nicht ein Muskel zuckte. Es war für ihn ein Gefühl von Schreck und grässlicher Qual. Er konnte es nicht ansehen. Er stand auf und ging auf den Zehen unhörbar zur Tür hinaus. Ein nie gekanntes Gefühl von Scham würgte ihn. Nie hatte er es früher empfunden. Nur nicht nach Hause, nur nicht nach Hause. Er wiederholte es unaufhörlich. Er lief die Straße entlang, dann um die Ecke und blieb plötzlich stehen. Ein riesiges Glasschild, in dem inwendig Gas brannte. Zur grünen Nachtigall, las er. Er kam in einen Zustand von entzückter Seligkeit. Hier war er mit Isa an dem Tage, als er sie kennenlernte. Nur einen Augenblick sich hinsetzen und noch einmal alles durchleben. Die Rathausuhr fing an zu schlagen. Es war 2 Uhr. Dann hatte er ja Zeit genug, um nach Hause zu kommen. Er trat ein. Ende von Abschnitt 17.